Sie Herz und Verstand gegen Fäuste und Hass. Du willst mich verarschen, hä? Du hast es kapiert. Keine Gewalt. Alles Blödsinn. Ich weiß, was ich zu tun habe. Thank you. Sie wird dich begleiten in diesen harten Zeiten.